Der Archivar von Manuel Schalkammer, gelesen von eben jenem. Kapitel 4: Starker und das Schweigen des Hausmeisters. Eines Tages öffnete sich in einiger Entfernung Herrn F. die linke Seite einer hohen Pforte und ein junger Mann sich quetschte vorsichtig und verstohlen durch entstandenen Spalt. Er wirkte nervös, geradezu verloren, umgeben von einer Aura der Unbehaglichkeit, erweckte er instinktiv Unbehagen bei allen, die täten ihn erblicken. Er war allein gekommen, blickte unruhig umher und entfernte sich weiter von der Pforte, zu betreten die Domäne des Herrn F. Als der Neuankömmling diesem sodann gewahr wurde, schlich er in kleinen Schritten und gesenktem Haupte sogleich auf ihn zu. Ihm stand sein Widerwille zu reden mit jenem alternden Hausmeister, diesem Manne mit eingefallenen Augen, krummer Nase, spröden, wulstigen Lippen und unrein wirkenden Haaren wahrlich ins Gesicht geschrieben. Ganz zum Amüsement des Hausmeisters selbst, der konträr eine geheimnisvolle Zufriedenheit, ja fast schon eine überirdische Ruhe auszustrahlen vermochte. Beim Anblick jener seltsam verwachsenen Gestalt dieses alternden Hausmeisters vermochte der Neuankömmling ein bösartiges Grinsen sich einfach nicht verkneifen, zu dem er erst gar nicht versuchte, seine Arroganz zu verbergen. In kurzen, abgehackten Sätzen erzählte er von einem verzwickten Problem mit irgendwelchen Zahlen. Allem Anschein nach war dem jungen Mann ein Malheur passiert. Womöglich handelt es sich um eine schlechte Spekulation oder eine verlorene Wette, deuchte es Herrn F. Jedenfalls aber stände aus der Sicht des jungen Mannes viel auf dem Spiel, weshalb er war auch gekommen, um Herrn F. um Rat zu ersuchen. Der Hausmeister hielt für einen kurzen Moment inne. Die Leuchtröhre dann mit einem hörbaren Klick in den Sockel geknipst, wischte er sich mit einem schmutzig wirkenden Schweißtuch über die feuchte Stirn und warf dem jungen Menschen zu seinen Füßen dort schließlich einen fragenden, fast schon verwunderten Blick zu. »Darf man erfahren deinen Namen, junger Mann? Sehr gerne stehe ich jedem Mitarbeiter im Dienst des Archivs mit Rat und Tat zur Seite. Doch so viel Zeit muss schon sein, meinen Sie nicht auch?« Der junge Mann errötete, blickte verlegen zu Boden, wieder zu ihm empor, nur um den Blick erneut von Herrn F. abzuwenden und nach kurzer Bedenkzeit schließlich doch noch eine formelle Grußformel in den Raum zu stammeln. Seine verlegte Stimme ging, obgleich die hohen Wände das Gegenteil hätten vermuten lassen, in der Weitläufigkeit des gewaltigen Archivs beinahe vollständig unter. Das alte Pergament und Papier der unzähligen Bücher schienen zu absorbieren jede einzelne Silbe von ihm. Herr F. aber hatte den beständigen Flackern der Leuchtröhren zum Trotze verstanden und antwortete wohlwollend. »Nun, junger Starker, wie, frage ich mich, vermag dieser alternde Hausmeister hier einem so jungen, aufstrebenden Mitglied der Archivverwaltung nur zu Diensten sein?« Starker war tatsächlich seit nicht viel mehr als 6 Monaten einberufenes Mitglied der Verwaltung jenes Komplexes. Die Stellung jedoch hatte er vernommen, verdankte der junge Mensch nicht zu leugnender Protektion. Waren seine bisherigen beruflichen Referenzen eher bescheidener Natur und auf seine jüngste Ausführung schließend zeugte scheinbar auch seine Arbeit als ordentliches Mitglied der Verwaltung nicht von allzu viel Verstand. Es war nur zu offensichtlich, dass die feinpolierten Schuhe, die er da trug, ihm einfach nicht passten. Aber auch so war Herr F. mit der Geschichte des jungen Mannes vertraut, wie er wohl kannte die Geschichte der meisten Mitarbeiter. Mächtige Freunde, gute Bekannte aus politischen Kreisen und wohl nicht zuletzt das Geschick seines berühmten Vaters, eines mächtigen Konsuls, hatten ihm zu dieser Stellung verholfen. Die an jedem Tage, an jedem anderen Tage Starker pflegte mit falschem Stolz und gar so himmelschreiendem Hochmute auszuüben. Das versucht man war zu glauben, er selbst habe das gesammelte Wissen des Archivs verfasst. Das grelle Licht der Leuchtröhren blendete den jungen Mann, so dass rechte Hand, die bedeckt von edelstem Glacé, erhielt schützend vor das blasse Antlitz. Herr F., bitte helfen Sie mir, ein wichtiges Projekt erfolgreich abzuschließen. Ich würde mich unterstehen, Sie unter gewöhnlichen Umständen zu belästigen. Doch wurde mir mitgeteilt, eine Bereinigung jenes Debakels zu bewerkstelligen, läge durchwegs in Ihrer Macht. Sollte ich einem Irrtum aufgesessen sein? Der Hausmeister schwieg. Die blauen Äderchen an den weißen Schläfen des jungen Mannes pulsierten kräftig. Zudem auch Schweiß gut sichtbar trat auf seine Stirn. Der Hausmeister aber schwieg. »Und sagen Sie selbst«, fuhr Starker fort, »wäre ein positiver Abschluss nicht zuletzt im alleinigen Interesse unseres Unternehmens, in dessen doch auch die Zahlen des vierteljährlichen Quartalsberichtes demnächst anstehen?« Der junge Mann, ganz außer sich, begann wild zu gestikulieren, zog dabei mit seinen Händen ganze Kreise und Ellipsen auf nicht sichtbarem Papier, drehte darauf hin, um zu verleihen seiner Darstellung mehr Gewicht, sich einmal vollständig um die eigene Achse, um schließlich zu verstummen. Sein Anliegen war vorgebracht, die Argumente fadenscheinig, die Atmung schwer. Er hatte sich offensichtlich verausgabt, keuchte ein paar Mal, suchte doch merklich Haltung zu wahren und mit aller Macht ausschließlich durch die Nase zu atmen. Erwartungsvoll beobachtete er die Wirkung, die jene Vorführung bei seinem Vis-à-vis erzeugt hatte. Zupfte sich dabei nervös am obersten Knopf seines Anzugs, richtete sich die rote Schleife und suchte eine Strähne seines blonden Haarschopfes, die ihm ward gefallen vor die Augen, sorgsam zurückzustreichen in sauber gekämmten Scheitel. Der Hausmeister nahm sich die dicken, verschmierten Gläser von der Nase, wischte sie mit demselben Tuch, das bereits zuvor verwendet hatte, sorgfältig ab, setzte sie wieder auf den krummen Nasenrücken und blickte mit nicht zu deutender Miene herab auf den jungen Mann, der erklommen nicht hat noch die allererste Sprosse. Der Hausmeister aber schwieg. Er überlegte, was einem so kleinen Menschen wie diesem könne mitgeben, das ihm täte helfen zu wachsen über sich hinaus. Die eingekehrte Ruhe entwickelte sich alsbald zu einer unangenehmen Stille, bis der junge Mann zur Überraschung Herrn F. jäh begann, mit der Zunge zu schnalzen. Ein erhabenes, selbstgefälliges Lächeln umspielte ein aufs andere Mal seine glänzenden roten Lippen. Herr F. hielt etwas verwundert für einen Augenblick inne, rückte dann die Holzleiter ohne abzusteigen mit einem quietschenden Ruck über den staubigen Boden, platzierte sie unter der nächsten flackernden Lampe und langte nach einer weiteren Leuchtröhre, die er sich hatte behende mit dem alten Ledergürtel auf den Rücken gebunden. »Herr F., seien Sie doch nicht töricht! Haben Sie denn keine Ahnung, wer ich bin? Wer mein Vater ist? Herr F., ich ersuche Sie erneut im Guten, mir zu helfen, ob das es soll Ihr Schaden nicht sein«, wiederholte das junge Mitglied der Archivverwaltung, während aus einem ledernen Portemonnaie ein dickes Bündel zusammengebundener Banknoten er hervorzauberte, ein paar Mal damit hin und her wedelte und, da Herr F. nicht wie gehofft herunterstieg, erbost sich dazu entschied, sie ihm schließlich staubaufwirbelnd neben die Leiter zu werfen. Der Hausmeister aber schwieg. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Manuel Schaltkammer.